Jetzt gibt's Mikro in die Fresse, es ist Crime Time. Rap Flex zu Cake, nimm dir ein Stift und schreib. Jetzt gibt's Mikro in die Fresse, es ist Crime Time. Rap Flex zu Cake, bring deine beste Line. Jetzt gibt's Mikro in die Fresse, es ist Crime Time. Rap Flex zu Cake, nimm dir ein Stift und schreib. Jetzt gibt's Mikro in die Fresse, es ist Crime Time. Rap Flex zu Cake, bring deine beste Line. Jetzt gibt's Mikro in die Presse und du Furze weißt Bescheid. Ich brech dir deine Handgelenke und du kannst sie wieder schreiben. Ich geb den Fick auf deine Zeilen, deine alte Pushy töten. Wenn sie meinen Part gehört hat, denk ich Schlampe nur ans Ficken. Du willst mich ficken, das geht gar nicht, Suizid ist angesagt. WBC, HIV, Klick. Setz dich hin, hör auf zu atmen, in die Adern, schnell und renn. 50 Kilo Boxerkampf und heißt für dich Spaß und Rennen. Ich trag das Mikrofon mit Stolz, jetzt wird abgerechnet. Jeder von euch Kindern wird im Battlekrieg zermetzelt. Es bringt nichts, drüber nachzudenken, wie das geschehen ist. Das BPC auf Platz 1 ist HIV, bringt den Beweis, Bitch. Scheiß auf deine Meinung, BSD, Crime Time. Meine Arzen feiern Party, doch dein Arsch geht wieder heim. Du bist zu peinlich, ich will mit Bart rumzulaufen. Schneid den lieben Gürtel um und geh am Bahnhof einen saufen, Punk. Deine Ansicht ist im Arsch mit Zäpfchen, du hast nicht mehr dieses Zäpfchen, anstatt mich zu fragen, ob du rappen darfst. Deine Zeilen sind im Arsch, es existiert keine Sonder, also bleiben deine Texte scheiße, wie du selbst synchronisierst. Ich schlag ein Loch in deine Birne, nimm das Mikrofon und steckst deine Hure in die Furze, puff dich auf, ich sauf mich voll, schreib bis auf meine Parts. Suizid setzt weiter Trends, HIV ist angesagt, eigentlich du Furze. Wenn du jetzt noch weiter laberst, dann gibt's Mikro in die Fresse, bis du einen Zahnersatz hast. Du bist cool wie ein eisgekühltes Kinderpingui. Euch Kinder schlag ich wie ausgerastet und verrückt. Schreib ich weiter meine Parts, bis die Perfektion erreicht ist. WPC, Rap for Life, auch wenn's manchmal nicht ganz leicht ist. Jetzt gibt's Mikro in die Fresse, es ist Crime Time. Rap Flex zu Cake, nimm die einen Stift und schreib. Jetzt gibt's Mikro in die Fresse, es ist Crime Time. Rap Flex zu Cake, bring deine beste Line.